Leben hat verändert hat. Guck, wie sich mein Leben hat verändert hat. Guck, wie sich mein Leben hat verändert hat.